Hoaxilla. Hallo und herzlich willkommen zum 372. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Ganz schlecht. Wir müssen, sag erstmal Hallo. Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen. Ich ziehe das jetzt durch. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Hoaxilla und bei mir ist natürlich auch heute zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Aber wir müssen halt so lachen, weil Alexa mir gerade noch eine Datei geschickt hat mit so einem Ablaufplan und dann habe ich gesagt, ja okay, aber das hatten wir beschworen, sagt sie ja nur so, dass wir den Ablauf im Kopf behalten und ich sagte, ich fange trotzdem mit der Begrüßung an. Und dann hast du auf Aufnahmen gedrückt. Ja, die Stimmung ist gut, das Thema ist interessant, glaube ich, also das war etwas, das hat Alexa aus den Untiefen des Netz, ich muss da mal mehr hingucken, wo du immer unterwegs bist im Netz, ausgegraben und vielleicht habt ihr davon gehört, vielleicht auch nicht, aber irgendwie auch hier wieder, wir haben dann so ein bisschen rumrecherchiert und plötzlich haben sie so ganz viele Querverbindungen hergestellt, werdet ihr nachher mitbekommen und ansonsten haben wir ja die Programmvorschau für den Monat Januar, Anfang Januar rausgehauen. Das Feedback war so primär und über alles hinweg, was uns so erreicht hat, positiv. Das heißt, wir werden das beibehalten. Ich kann hier nochmal ganz kurz sagen, dass diese Folge aus dem Feed wieder verschwindet und dann ist wieder Anfang Februar eine Folge mit der Februar-Programmvorschau da. Sonst käme man auch durcheinander. Ja, das wäre unübersichtlich. Das machen wir auf gar keinen Fall. Würde auch den Feed aufblasen. Das machen wir nicht. Und ich habe ja in der Januar-Vorschau nochmal ganz ausführlich alle Projekte vorgestellt, die wir gemeinsam mit dem Arne Ruddert machen und alles, was so an Serienpodcasts, das machen wir nicht jedes Mal. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal alle Podcasts aufzähle. Das haben wir im Januar jetzt einmal gemacht. Da haben auch ein paar Leute gesagt, oh, das wusste ich alles gar nicht. Insofern macht das vielleicht mal Sinn, das so einmal im Jahr, einmal im halben Jahr vielleicht mal kurz zu erwähnen. Aber demnächst geht's primär um den Hoaxilla-Podcast, um Termine mit uns, Sendungen mit uns. Und ich werde dann auch zukünftig erwähnen, dass es zwei Folgen Hoaxilla in dem Monat geben soll. Das hat ein, zwei, drei Personen gefehlt, weil die gesagt haben, gibt's denn noch Hoaxilla-Folgen? Da wird über ganz viele andere Dinge geredet. Das ist sowieso kontrovers. Also bis auf jetzt wirklich sehr, sehr schwierige Monate, Ende des vergangenen Jahres, ist ja unsere Zielvorgabe, immer zwei Folgen im Monat herauszubringen. Irgendwann wollen wir mal dazu kommen, dass eine Folge Mitte des Monats erscheint und eine Ende des Monats. Im Augenblick ist das immer noch ein bisschen durcheinander, aber da wird sich hoffentlich auch einiges zurechtruckeln. Also ihr könnt davon ausgehen, es sei denn, das hast du ja damals in dem Behind the Hoax sozusagen gemacht, es sei denn, wir kündigen es an, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Ansonsten zwei Folgen. Also wirklich klassisches Hoaxilla im Monat, das ist so die Maßgabe. Und wenn es uns gelingt, mal vielleicht auch eine Bonusfolge, dann gucken wir mal. Und alles andere, was ja erwähnt worden ist, ist im Grunde genommen ja auch kostenfreier Bonus für alle, die da Lust drauf haben. Und auch das will ich mal gerade sagen, weil wir da doch gerade sehr überrascht waren. Wir haben jetzt ja zwei Folgen nochmal mit einem sehr politischen Fokus gehabt. Einmal die Folge zu Wasser und Wasser als Menschenrecht und was da im Europäischen Parlament so beschlossen worden ist. Und jetzt am vergangenen Dienstag eine Folge, wo wir mit Dirk van den Boom über die Beziehung von den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa gesprochen haben. Das sind beides Wild Mikes Specials, die wir gemacht haben. Und diese beiden Episoden sind im Podcast über 200.000 Mal aufgerufen worden. Also das heißt, diese Podcasts, gerade auch mit einem politischen Thema, wo wir früher mal gedacht haben, vielleicht zieht das gar nicht so viel Publikum, vielleicht ist das nicht so von Interesse, ziehen sehr wohl auch Publikum und insofern ist, glaube ich, die Mischung, die wir haben, das, was wir, womit wir uns so wohlfühlen, wenn ich auf die Downloadzahlen schaue, dann fühlt ihr euch damit auch ganz gut. Wenn euch ein Thema nicht gefällt, dann lasst es aus. Oder aber für alle diejenigen, die sagen, das ist mir alles zu unruhig bei den Wild Mike Specials. Es gibt den Hoaxilla Pure Feed, den findet ihr auf unserer Homepage. Den könnt ihr euch dann abonnieren. Da sind dann wirklich nur diese Episoden drin, auch nochmal ganz ausführlich gesagt, wo es nur um Hoaxilla geht. Und dann habt ihr nur Hoaxilla. Aber euch entgehen unter Umständen ganz, ganz spannende und informative Episoden mit gesellschaftlichen Themen. Das sei auch nochmal gelegentlicher Eskalation von mir. Ja. Und uns und Spaß und Dönekens, aber das muss ja auch sein. Ist ja ernst genug, die Welt. Ja. Das mal nur so als Einleitung. Die war völlig durcheinander, glaube ich, heute. Vielleicht war sie aus einer anderen Timeline. Aber ich spüre jetzt in meiner Energiefrequenz, dass wir von dir jetzt erstmal eine Geschichte zu hören bekommen. Ja, ich merke auch gerade, wie meine DNA aufwacht. Gut. Weiter. Die Story der Woche. Ich will natürlich weder hier bei Hoaxilla noch anderswo Leute auf seltsame und nicht so tolle Ideen bringen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, wenn man Personen fein gemahlenes Glas unter Lebensmittel, also unter das Essen mischt, dann und die das dann zu sich nehmen, dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass diese Person sich am Boden windet und auf ganz, ganz schreckliche Art und Weise verstirbt. Das ist die Behauptung. Also, ich behaupte, dass fein gemahlenes Glas ein tödliches Gift ist, beziehungsweise ein Menschen, wenn er das dann zu sich nimmt, umbringen kann. Disclaimer, genau, Achtung. Achtung, ja. Liebe Hörende, wir empfehlen zu keinem Zeitpunkt, gemahlenes Glas zu sich zu nehmen. Probieren Sie nicht aus, ob die Geschichte der Hoax Mistress stimmt, sondern bleiben Sie bis zum Ende der Episode dran. Und wenn das dann stimmt, dann weiß man es trotzdem. Ne? Können's einfach die Folge zu Ende. Abwarten, ruhig bleiben. Was ist heute los? Atmen. Ich komme aus der Folge der heute. Ich komme aus der Folge nicht raus. Ja, irgendwas ist seltsam. Ja. By the way, das ist nicht geskriptet hier. Nee. So. Immer noch nicht. Das ist reales Chaos. Ja. Ich weiß aber gar nicht, woran das liegt. Heute war eigentlich alles. Wie sonst auch, ja, oder? Ja. Also gemahlenes Glas, giftig oder nicht, erfahren Sie am Ende der Episode. Bleiben Sie bitte dran, liebe HörerInnen. Bis Jonathan Frakes Ihnen erklärt, ob das stimmt oder nicht. Den müsste man eigentlich mal anschreiben. Ne? Eigentlich ja. Den müsste man eigentlich mal anschreiben, ob er genehmigt das oder dass er selber sagt, it's true, it's not true. Oh, jetzt haben wir euch was in die Ohren gesetzt. Ne? Ich drücke mal jetzt auf Auflegen. Ich meine, stopp. Thema der Woche. Zu dieser Episode ist es gekommen, wie so oft, nämlich dass Alexa irgendwann von ihrem internetfähigen Endgerät aufblickt, egal was es so gerade ist, und sagt, weißt du, was ein ganz gutes Thema wäre? Und dann sagt sie was. Und manchmal sage ich, oh ja, richtig, stimmt, das wäre mal ein schönes Thema. Oder wie in dem heutigen Fall, dass ich sage, wä? Das entspricht den Tatsachen. So trug es sich zu ungefähr. Und in dem Moment, aber nachdem ich gesagt habe und dann einen Moment nachgedacht habe, habe ich dann gemerkt, nee, irgendwie so hinten immer im Oberstübchen irgendwas fängt da so an zu vibrieren. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört oder wahrgenommen oder erahnt. Und das Thema ist im Grunde genommen ein Schwurbelthema. Das kann man ganz klar sagen. Und das ist sehr eigentlich in der Verbreitung, wie wir es euch eingangs gleich schildern werden, relativ neu, also ein frischer Schwurbel, der aber, und das finde ich so faszinierend, sich in ganz unterschiedliche Bereiche jetzt so hinein bastelt oder aber da schon auch irgendwie schon immer drin gewesen ist und neu interpretiert worden ist. Und am Ende des Tages haben wir natürlich wieder auch die Quantenphysik, die herhalten muss, um das uns dann alles zu erklären. Und wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist das so ein Schwurbel, der einem, das ist so ein Balkongespräch, wenn man es denn mag, vielleicht mit einem Gläschen Wein oder auch natürlich mit einem guten Tee in der Hand. Alkohol ist ja auch gar nicht so gesund. Aber sowas, so ein Thema, wenn man da so mal so völlig frei in dem Bewusstsein, dass es Quatsch ist, anfängt drüber zu philosophieren, dann macht das auch Spaß, darüber nachzudenken. Und dann kann man sich tolle Geschichten erzählen. Mhm. So, jetzt sollte ich auch vielleicht sagen, für alle, die noch nicht gelesen haben, wie die Folge heißt, es geht um den sogenannten Timeline-Shift. Und Alexa, magst du uns mal sagen, wie du drauf gekommen bist und was so im Kern hinter diesem Timeline-Shift eigentlich steht? Ich habe mich erinnert, dass ich in der Pandemie in irgendeinem Reddit davon gelesen habe, also es war nicht 2020, sondern irgendwie etwas später, irgendwie ein knappes Jahr später, und dann hat sich das irgendwie so fortgesetzt, dass da die Leute angefangen haben zu diskutieren, ob in der Pandemie, also die meisten sagen dann auch wirklich direkt 2020, die Menschheit sich kollektiv in eine andere Zeitlinie begeben hat, wäre ja was Aktives, aber sie wurde sozusagen in eine andere Zeitlinie katapultiert, und seitdem ist alles irgendwie unheimlich, irgendwie gewisse Sachen stimmen einfach nicht mehr, alles entwickelt sich in eine ganz gruselige Richtung, Menschen verlieren irgendwie völlig den Halt. Und das kommt ihnen alles so gruselig vor, dass sie keine andere Erklärung dafür haben, als dass wir eben in der falschen Timeline sind und auch gar nicht wissen, wie wir da wieder rauskommen. Und jetzt sitzen wir halt hier, und da die Zeit ja nun mal jetzt hier in dieser Timeline voranschreitet, sitzen wir hier fest und können gar nicht mehr aus der Nummer raus. Und davon ausgehend habe ich im Netz geguckt, was findet sich denn überhaupt so zum Thema Timeline-Shift. Und da habe ich relativ schnell eben nicht nur diese Diskussion gefunden, sondern was mich dann verwundert hat, ist, dass auf ganz vielen esoterischen Seiten der Timeline-Shift als etwas ganz Positives dargestellt wurde. Ja. Also die Möglichkeit zu erlernen, aktiv die Timeline zu wechseln. Ich meine jetzt nicht die Timeline von sozialen Medien, sondern wirklich den Zeitstrahl, in dem wir uns bewegen. Das wurde da angepriesen, und zusammen mit möglichen Erklärungen, wie man denn drauf kommt überhaupt, dass man in der falschen Timeline steckt. Und das fand ich irgendwie spannend, weil aus dem Thema Kapital zu schlagen und da Kurse und Lesungen und Beratungen zu verkaufen, da wäre ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen. Und das hat mich dann wirklich verwundert. Und ich habe jetzt auch kürzlich nochmal nachgeschaut, das Thema ist auch weiterhin, wenn man jetzt auf TikTok schaut oder so, ziemlich aktuell. Ja. Also guckt mal, nein, vielleicht nicht, dann macht ihr euch euren Algorithmus komplett kaputt. Aber wenn man auf TikTok nach Timeline Shift guckt, gibt es wirklich ohne Ende Leute, die sagen, okay, da und da kann man dran ablesen, dass das jetzt so ist. Da und da habt ihr Möglichkeiten zu erlernen, wie ihr damit umgeht, wie ihr in dieser falschen Timeline zurechtkommt oder ähnliche Dinge. Irgendwie fand ich das ein spannendes Thema, weil es für ganz viele Menschen eine Erklärung zu sein scheint, warum sie sich allgemein in ihrem Leben so unwohl fühlen. Also es ist wirklich so eine Art Bewältigungsstrategie, dieses Erklärungsmuster. Anders als es beim Slenderman gewesen ist, können wir hier, oder ist es uns nicht gelungen, so muss man uns ehrlicherweise sagen, sozusagen den eigentlichen Ursprung sozusagen zu finden, wo es hergekommen ist. Du hast schon gesagt, es kommt aus Reddit-Postings. Es ist in dieser Beschreibung, wie du es gerade gemacht hast, erst seit 2020, vielleicht 2021, 2022 ein Thema. In der Form, wie du es gerade beschrieben hast, war es noch nicht ein Thema. Und das Interessante dabei ist, dass es uns alle ein Stück weit abholt. Das muss man schon ganz ehrlich sagen, weil da wird gesagt, diese Weltpolitik ist doch nicht mehr normal. Und dann kann man sich Donald Trump aussuchen oder was man auch mal aussuchen möchte. Wie kann ich in einem Universum, in einer Zeitlinie leben, in der Donald Trump wiedergewählt wird? Dann geht es so auf ganz basale Dinge, wie meine Lieblingschips schmecken nicht mehr so wie früher. Und dann findet man. Oder ich habe immer eine bestimmte Sportart gemacht und hatte da Spaß dran, und auf einmal habe ich da überhaupt keinen Spaß mehr dran, interessiert mich nicht mehr. Genau. Und bei der Chips-Sorte stellt man dann im Zweifelsfall sogar fest, ja, da ist sogar die Rezeptur verändert worden, aber warum sollte man die Rezeptur verändern? Also so ganz, ganz viele Aspekte des Lebens passen da ganz gut rein in diese Erzählung der gewechselten Zeitlinie, Timeline. Und wenn man da so von außen drüber liest, selbst so als wissenschaftlich kritische Menschen, wie wir sie sind, bleibt man immer mal wieder hängen und sagt, das ist ein cleverer Gedanke. Stimmt, wenn man daran glauben würde, dann würde das erklärt ganz, ganz viele Sachen erklären, genau. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass das so schön sich auch in eine komplette Weltsicht verpacken lässt. Es wird dann ganz oft weiter ausgebaut von den Menschen, die das beschreiben und die sagen dann, es gibt immer bestimmte Ereignisse, die sind so einschneidend für die gesamte Menschheit, dass sich ab da sozusagen, dass sich da verschiedene Zeitlinien verzweigen und sozusagen die Realitäten auseinanderdriften. Und da muss man dann natürlich sagen, das geht schon sehr, sehr stark in die Richtung der Serie, also der Marvel-Serie Loki, wo ja auch ganz massiv mit dem Thema verschiedene Universen, verschiedene Zeitstrahlen, Sacred Timeline, Nexus-Events und so gearbeitet wird motivisch. Wobei das ja auch aus der griechischen Mythologie kommt, von denjenigen, die die Schicksalsfäden in den Händen halten. Die Nornen. Also das findet man ja so als Idee schon ganz lange. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier an der Stelle jetzt, wenn wir dann noch ein bisschen weitermachen, nochmal sagen sollten, so diese ursprünglichen Reddit-Postings oder das, was wir beide so als die ursprünglichen Reddit-Postings ausgemacht haben, sprechen von einem globalen Ereignis. Also da haben wir alle diesen Timeline-Shift gemacht und zwar passiv. Also das ist mit uns passiert und man kann das nicht ändern. Und dann, wenn man aber sich weiter mit dem Thema beschäftigt im Netz, kommt man dann immer mehr dazu hin, dass es jetzt, und das hast du ja schon gesagt, Menschen gibt, die sagen, nee, das kann man bewusst steuern. Ich kann dir das auch beibringen, Klammer auf, kostet ein bisschen Geld, ein paar Workshops und so und dann bla bla bla, also wie so eine Esoterik möglich ist. Und es wird also von diesem globalen Ereignis plötzlich zu einem persönlichen Ereignis, was man selber auch beeinflussen kann. Und das ist ein Unterschied und da stimme ich dir zu, das scheint tatsächlich so in den letzten 2-3 Jahren so richtig viel geworden zu sein, dass das plötzlich der Fall ist. Natürlich verbunden auch mit anderen esoterischen Konzepten, ja, die dann auch noch mit reinspielen. Also diese Seiten, die das aufgreifen, die beschreiben einem natürlich, weil sie erstmal eine Nachfrage kreieren müssen. Erstmal, woran erkenne ich überhaupt, dass ich in der falschen Timeline bin, und bringen dann ganz oft solche Beispiele wie eine Frau, die nach ganz vielen Jahrzehnten in das Haus zurückkehrt oder zu dem Haus zurückkehrt, in dem sie aufgewachsen ist. Und das Haus sieht auf einmal komplett anders aus, als sie das in Erinnerung hat. Also die Hausnummer stimmt, die Straße stimmt, aber das Haus ist einfach nicht mehr dasselbe. Und dann fängt sie an nachzuforschen und findet aber raus, das Ganze muss natürlich so ein bisschen wie bei so einer Spukerscheinung dann auch verifiziert werden, dass es natürlich nicht so ist, dass das alte Haus inzwischen abgerissen wurde und da ein neues Haus gebaut wurde. Nein, es ist exakt noch das Haus, das da seit, ich weiß nicht, 50, 60 Jahren steht oder so. Und insofern kann man sich das dann nur erklären dadurch, dass in einer anderen Zeitlinie, in der sie sich vorher befunden hat, in ihrer Kindheit, das Haus so und so ausgesehen hat und in der Zwischenzeit hat sie die Timelines gewechselt und deswegen sieht das Haus jetzt anders aus. Für die Menschen, die die ganze Zeit in dieser Timeline verbracht haben, hat sich natürlich überhaupt nichts verändert. Die kennen das Haus nicht anders. Du hast gerade schon die Serie Loki angesprochen, eine Serie, die das auch im Grunde genommen einmal komplett am Ende zum zentralen Element gemacht hat, ist die Serie Fringe, Grenzfälle des FBI. Da haben wir ja öfter schon auch drüber erzählt. Und da ist das ein ganz zentraler Aspekt, wobei es da im Grunde genommen mehr oder weniger zwei Universen sind, zwei Paralleluniversen, die sich beeinflussen. Aber da sind eben ganz viele Dinge sich ganz, ganz ähnlich und dann unterscheiden sich aber viele Dinge auch. Genau, also man findet aber auch auf diesen Seiten das Konzept des Multiverse, also der Paralleluniversen und das Konzept der verschiedenen Timelines so ein bisschen austauschbar. Also ganz oft ist von dann einfach von verschiedenen Realitäten die Rede und dann wird das alles so ein bisschen durcheinander geworfen. Ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut, wo das für die Serie Loki, weil das wohl vielen Fans auch nicht so ganz klar war, nochmal komplett aufgedröselt wird. Und in der Serie Loki wird das Ganze so erklärt, dass es verschiedene Universen gibt, die alle ihren eigenen Urknall haben, also sich alle komplett unabhängig voneinander entwickelt haben. Und alle diese Universen, die zwar parallel existieren, aber sonst nicht viel miteinander zu tun haben, haben ihre eigenen verzweigten Timelines. Das heißt also, in jedem Universum gibt es einen, sozusagen, wenn man so will, eine Sacred Timeline und ganz viele Verzweigungen. Und all diese Verzweigungen, die dann in der Serie Loki eine Rolle spielen, finden sich alle in ein und demselben Universum. Also so wird das wohl da erklärt. Und die Serie Fringe hat das alles so ein ganz bisschen anders aufgezogen. Da geht es eben weniger um Timelines, in der Theorie zumindest, sondern um Paralleluniversen. Mhm. Aber die Art und Weise, wie das dann erzählerisch aufbereitet wird, auch mit diesen Details, die dann sich unterscheiden. Aber ansonsten sind da auch ganz viele Dinge, die man wiedererkennt. Mhm. Also es gibt dann halt Menschen, die von Universum zu Universum reisen können, logischerweise, sonst würde man ja gar nicht mitkriegen, dass es das gibt. Und die sprechen eigentlich so darüber, als wären sie oder beschreiben es ähnlich wie die Menschen, die glauben, dass es verschiedene Timelines gibt, zwischen denen wir hin und her wechseln können. Also wenn man in diesem, und das kann man an der Stelle schon mal sagen, fiktiven Konzept, über das reden wir ja hier, also es ist ja natürlich nicht so, als ob das in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich nachgewiesen ist, was wir gerade beschreiben. Insofern ist das alles fiktiv. Aber wie immer in einer guten Fiktion ist es dann so, dass sich die Menschen sehr viele Gedanken darum machen. Dabei sind es dann zum einen AutorInnen von Fernsehserien, aber auch zum Beispiel BuchautorInnen. Wir haben einen interessanten Vortrag uns reingezogen von Anna Lee Newitz, mhm, einer amerikanischen Autorin, die ein Buch über Zeitreisen geschrieben hat und dann aber auch so auf diese verschiedenen Zeitlinien und wie es denn wäre, wenn man die Vergangenheit beeinflusst. Also wir alle kennen ja die Geschichte aus Zurück in die Zukunft aus den Kinofilmen, dass dann sich die Zeit aufspleist und dann gibt es plötzlich ein neues Universum, wenn man in der Vergangenheit etwas verändert. Sie hat dann in ihrem Roman gesagt, nee, das ist nicht der Fall, und kommt dann zu dem Schluss in ihren Theorien, die natürlich auch völlig fiktiv sind, dass es zum Beispiel diese Theorie des einen starken Mannes eben nicht gibt. Also ne, die Frage, wenn jetzt jemand zurückgereist wäre in den Ersten Weltkrieg und da Adolf Hitler erschossen hätte, hätte es dann das Dritte Reich gegeben und den Zweiten Weltkrieg mit den schrecklichen Folgen, die er hatte und dem Weltenbrand. Und Anna Lee Newitt sagt, nee, es gehört immer eine Figur dazu, die so als Katalysator natürlich die Leute um sich vereint, aber es ist dann insgesamt auch so eine Massenbewegung, das ist ihre Theorie zu dem Thema. Also sie sagt, der Faschismus wäre wahrscheinlich so oder so zutage getreten, auch wenn Hitler erschossen worden wäre oder Maler geworden wäre. Aber das sind natürlich alles ja philosophische Betrachtungen, Theorien, fiktionale Gedankengänge, die man hat, aber da kommen wir genau schon zu einem der Punkte, warum diese Theorie so Traktion auch kriegt, glaube ich, weil wir hier so alte Ideen von Schicksalsfäden mit Multiversen, wie wir sie von Marvel kennen und dem Thema Zeitreisen und Multiversen, das ist so alles etwas, das kann ganz modern angefüttert werden und jeder kann sich da irgendwie wiederfinden und jeder kann da auch anfangen, Geschichte zu schreiben sozusagen. Naja, und es berührt natürlich wirklich philosophische Fragen, die wir Menschen uns bewusst oder unbewusst schon immer gestellt haben, nämlich ist alles vorherbestimmt? Mhm. Sitzen wir quasi nur in einem Zug, der auf Schienen fährt und das wird mit uns gemacht, das passiert mit uns, aber wir haben selber relativ wenig Einfluss darauf, wie das Schicksal was das Schicksal so mit uns vorhat, mhm, also der Determinismus, mhm, oder haben wir selber alles in der Hand und können durch jede einzelne unserer Entscheidungen sozusagen eine bestimmte Abzweigung nehmen und dann uns selber also quasi die Schienen vor unserem eigenen Zug verlegen, wenn man es so beschreiben möchte. Und Weichen dann eben einbauen. Genau, und selber Weichen einbauen, ja, sehr schön. Sind dann sozusagen für unser Leben selber verantwortlich. Und ich habe eine Beschreibung gelesen, das war so abgefahren, weil diese Person, eine Esoterikerin, ich habe jetzt leider den Artikel auf die Schnelle nicht mehr wiedergefunden. Ich muss gleich mal in meinem Browserverlauf schauen, dass wir euch das auch verlinken können, weil diese Person beschreibt, dass sie ist in der Lage, zu erspüren, ob sie sich in der richtigen oder in der falschen, also für sie richtigen oder falschen Timeline befindet. Wenn sie das Gefühl hat, sie ist in der falschen Timeline, ist sie in der Lage, nach dieser Erkenntnis zu sagen, okay, ich möchte wechseln. Und dann spricht sie von sogenannten Filler-Ereignissen, also Filler im Sinne von Füllung, wenn man so will. Also Ereignisse, die bei diesem Sprung zwischen den Timelines eine Lücke füllen. Und sie beschreibt dann, also dass sie die Timeline dadurch gewechselt hat, dass sie ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, also bis hin zum Wohnortwechsel. Und jetzt kommt's, sie beschreibt als Filler-Momente den Umzug. Also das Kistenpacken, das Umziehen, das de facto Umziehen, das sich neu einrichten. Und sie sagte, wenn ich diese Filler-Momente, die also das Universum für mich kreiert hat, nicht gehabt hätte, dann wäre ich mit dem Timeline-Wechsel nicht zurechtgekommen. Und das ist so eine strange Beschreibung von ganz handfesten Lebensveränderungen. Das hat mich irgendwie das hat mich irgendwie beeindruckt, weil jemand irgendwie was ganz Reales beschreibt, indem sie, ich glaube, es war, ich habe die Person weiblich gelesen, indem sie halt sagt, so und so habe ich das gemacht und dann von Filler-Momenten und Timeline-Shift spricht, aber eigentlich was ganz Reales beschreibt. Also ganz seltsam. Und jetzt haben wir natürlich hoffentlich also die verschiedenen Varianten, die man so findet, erstmal beschrieben von dem Phänomen des Timeline-Shifts und auch so ein paar Dinge, wie sich das ausdrücken kann. Und jetzt müssen wir natürlich mal schauen, warum sowas auch gern angenommen wird und vor allen Dingen, wie natürlich diese Esoterik-Seiten, die sich ja in der Regel immer auch einen quasi wissenschaftlichen Anspruch ja selber geben, das erklären wollen. Und da haben wir natürlich jetzt so ein Phänomen, wenn wir da mal so in die wirkliche Wissenschaft hineingehen, was diesen Menschen, die diese Theorie verbreiten, super in die Karten spielt, nämlich die sogenannte Viele-Welten-Interpretation. Das ist eine Folge im Grunde genommen oder eine Interpretation der Quantenmechanik. Aufgestellt wurde das von Hugh Everett dem Dritten. Und der hat, nachdem man also jetzt soweit war, dass man gesagt hat, okay, wir haben Quantenzustände. Das heißt, Teilchen, versuch's mal laienhaft zu erklären, können unterschiedliche Zustände haben. Und zwar nur mit einer Wahrscheinlichkeit. Und erst in dem Moment, wo ich messe, hat dieses Teilchen dann auch den Zustand. Wir kennen ja das berühmte Experiment, wo wir festgestellt haben, dass Licht sowohl eine Welle als auch ein Teilchen sein kann. Und je nachdem, wie man misst, ist es entweder eine Welle oder ein Teilchen. Und Hugh Everett, der Dritte, hat 1957 im Grunde genommen gesagt, naja, wenn denn diese Zustände aber da sind und bis zu dem Zeitpunkt, wo man sie misst, auch alle da sind, dann geht er davon aus, das war seine Theorie, dass diese Zustände auch alle realisiert werden. Und damit das natürlich geht, muss es dann entsprechend viele Universen geben. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen muss es für jedes Lichtteilchen oder für jede Lichtwelle bei diesem Experiment ein eigenes Universum geben, wo man dann sagen kann, da war es ein Teilchen, da war es eine Welle und zack hast du zwei Universen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und diese Idee ist eine theoretische Annahme, die bis heute diskutiert wird, die aber nicht beweisbar ist. Eine Interpretation. Ist. Eine Interpretation. Mhm. Es ist auch eine Visualisierung vielleicht eventuell sogar von den quantenmechanischen Phänomenen, die wir haben, die sich ja unserer Welt ein Stück weit entziehen und vor allen Dingen unserer menschlichen Erfahrungswelt entziehen. Und damit kann man das natürlich ganz schön beschreiben. Und aus dieser Idee von 1957, aus dieser Interpretation und Beschreibung von quantenmechanischen Effekten, sind dann ja diese Multiversums-Ideen entstanden. Und man konnte immer sagen, na ja, das fußt ja auf die Viele-Welten-Interpretation. Und das ist also gar nicht Quatsch, sondern das sagt die Physik ja selber. Aber es ist eben ein Modell, eine Interpretation, die nicht experimentell nachgewiesen ist und wahrscheinlich auch gar nicht experimentell nachgewiesen werden kann. Aber damit haben wir sozusagen den den wissenschaftlichen Kern. Und wenn man jetzt so Seiten, Schwurbelseiten liest, die beziehen sich da auch alle weitlich genau auf diese Theorie, weil das sei ja wissenschaftlich bewiesen. Genau, also das, also Quantenschwurbel haben wir ja ganz oft in der Esoterik. Das bietet sich ja immer an, weil es auch relativ für uns normal physikalisch gebildete Menschen schwer ad hoc nachzuprüfen ist oder zu widerlegen ist, was da so behauptet wird. Wenn wir dann mal konkret uns Beispiele angucken, woran genau diese Menschen abgelesen haben wollen, dass sie sich in einer, oder sagen wir mal so kurz vor einem Timeline-Shift oder in der falschen Timeline befanden, dann befinden wir uns allerdings weniger in einem physikalischen Deutungsmuster, sondern in eher psychologischen Phänomenen. Und da wird es dann auch schon wieder schwierig, weil ganz oft, das steht zwar manchmal auch auf den Seiten, also wenn ihr wirklich psychische Probleme habt, dann sucht euch bitte psychologische Hilfe, aber ganz oft auch wirklich dann Hilfe angeboten wird in Bereichen, wo nicht ausgebildete Laien besser die Finger davon lassen würden. Also wenn dann wirklich die Rede davon ist, dass man sich desorientiert fühlt oder die Freude an bisher liebgewonnenen Tätigkeiten verliert oder das Gefühl hat, dass alles um einen herum auf einmal fremd wirkt und Menschen anders mit einem interagieren oder dass das Leben komplett auseinanderbricht. Und das war ganz oft in diesen TikTok-Videos auch zu hören. Also, wenn euer Leben auseinanderbricht, dann heißt das eigentlich nur, dass sich die Bausteine neu zusammensetzen werden. Und wenn du Menschen in so einer Umbruchphase, die das Gefühl haben, mein ganzes Leben bricht auseinander, mein Beruf fällt weg, mein Freundeskreis, meine Familie, liebgewonnene Tätigkeiten, also nichts ist mehr, wie es vorher war. Wenn du die halt mit TikTok-Videos alleine lässt, ohne dass man tatsächlich professionelle Hilfe dann auch bietet, dann finde ich das höchst fragwürdig bis hin zu fahrlässig. Ich stimme dir ja völlig zu. Wir können ja noch einen kurzen Moment verweilen und dann zu dem nächsten Aspekt kommen, den ich auch sehr problematisch finde. Also zum einen natürlich sind Desorientierungsphänomene oder Symptome bei verschiedenen psychischen Erkrankungen zu finden, unter anderem zum Beispiel auch bei der Schizophrenie. Da kann das mal auftauchen. Aber tatsächlich kann es das auch bei Schlafentzug geben oder eben wenn man schlaftrunken ist, wie man so schön sagt, auch da kann es solche Effekte geben, dass man plötzlich denkt, hä, wieso bin ich, was ist denn das für eine Wohnung, und man hat vergessen, dass man umgezogen ist vor einem Jahr. Das kann halt auch mal passieren und muss dann nicht eine psychische Erkrankung sein, sondern ist ein ganz normales Phänomen, was dann mal auftritt. Aber ich stimme dir völlig zu, das zu unterscheiden. Sollten dann, wenn man das Gefühl hat, ich bin gar nicht mehr in meiner Welt zu Hause, die Menschen um mich herum sind nicht die Menschen, die ich kenne, da kommt man dann ganz oft auch auf so eine paranoide Schiene, und das meine ich gar nicht so salopp hingesagt, sondern tatsächlich auch aus dem klinischen Kontext, also dass man so eine Art Verfolgungswahn erlebt und sagt, meine Ehepartnerin, mein Ehepartner ist gar nicht mehr die echte Person. Wir haben das, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal diskutiert, als es darum ging, dass es Menschen gibt, die das Gefühl hatten, dass Menschen in ihrem Umfeld auf einmal ausgetauscht wurden. Genau, das sind Phänomene, die dann auch tatsächlich auftreten können. Das ist ein eigenes Erkrankungsbild nochmal, oder aber tatsächlich auch, dass durch einen Schlaganfall oder eine Hirnschädigung das Gesichtererkennen wegfällt, oder da gibt's ja tausende von Varianten. Und da dann, wenn man dann allerdings dann nicht bei Ärztinnen und Ärzten landet, die da entsprechend eine Diagnostik betreiben und genau hinschauen, was liegt denn da gerade vor? Ist es vielleicht eine Hirnschädigung? Ist es eine schwerwiegende psychische Erkrankung? Ist es vielleicht auch irgendwas, was durch eine, was weiß ich, beginnende Diabeteserkrankung entstanden ist und man ist unterzuckert, überzuckert und das Gehirn funktioniert nicht, wie sonst funktionieren sollte? Und dann aber so bei Schwurbeln landet, die sagen, du hast es vorhin ganz am Anfang mal erwähnt, wir laden jetzt die Frequenz auf und wecken deine DNA und dann wird das alles wieder weggehen. Dann wird es natürlich gefährlich und im Zweifelsfall für die betreffenden Personen auch schädlich und gefährlich, nämlich für ihr eigenes Leib und Leben, wenn man da nicht vernünftig drauf reagiert. Insofern ist auch hier wieder so ein Cut-off-Punkt, den wir ja schon häufiger hatten, dass so esoterische Konzepte ganz nett sind. Und man kann immer sagen, ist nicht schadet doch keinem. Und wenn man sich das leisten will, diese Seminare, die da für 500-600 Euro dann angeboten werden, naja Gott, sie könnten das Geld ja auch in was anderes investieren, kann man ein Stück weit mitgehen. In dem Moment, wo aber real erkrankte Menschen oder Menschen mit körperlichen Symptomen, Erkrankungen dann nicht die korrekte Hilfe erhalten, wird es natürlich gefährlich. Und wenn, man kann diesen Gedanken ja auch einmal erwähnen, in Deutschland ist das ja nicht so, aber es gibt ja Länder, wo auch die 500-600 Euro für solche Schwurbler immer noch günstiger sind als eine medikamentöse oder gute ärztliche Behandlung, das wissen wir ja auch. Und dass es Länder auch gerade gibt, die genau in diese Richtung wieder hinsteuern, dass sich normale Menschen in Anführungsstrichen solche Behandlungen gar nicht leisten können. Also das ist ein echtes Problem, da kann man jetzt nicht den Finger so drauflegen und sagen, die sind alle schizophren oder die haben alle die und die Störung, weil das ganz unterschiedlich ist. Da müsste dann im Zweifelsfall eine vernünftige Diagnostik gemacht werden. Und vielleicht kann ich das anschließen, das hast du denn ja noch gefunden, nämlich, dass unsere Freunde vom NLP, der neurolinguistischen Programmierung, sich dieser Geschichte inzwischen auch angenommen haben. Und das fand ich ziemlich gruselig. Ja, also was da vorher, also ob da das vorher da war, oder andere, die, ja, die Timeline-Arbeit im NLP-Bereich, NLP können wir an dieser Stelle schon mal sagen, auch höchst umstritten. Also die neurolinguistischen, ja, Programmierungsverfahren, genau, haben ihre Evidenz und Wirksamkeit nicht nachgewiesen, ja, genau, bisher. Also vielen Untersuchungen. Ob der Timeline-Shift-Schwurbel oder die Timeline-Arbeit im NLP-Bereich zuerst da war, das weiß ich nicht. Es gibt aber zumindest Leute, die konkret von sich behaupten, mit der Timeline-Arbeit quasi so etwas wie eine Therapie durchzuführen. Allen voran ist da Ted James, der mit seiner Partnerin tatsächlich, das kann man sich auf YouTube-Videos anschauen oder vielleicht sollte man es auch lassen, so Demonstrationen durchführt, wie das dann ausschaut. Da ist das Ganze etwas mehr auf der Metaebene. Also da wird den PatientInnen, die dann so ein Gespräch durchführen mit Ted James, gesagt, sie sollen sich vorstellen, sie würden über ihrer eigenen Zeitlinie schweben und dann in den Ereignissen ihres Lebens hin und her springen und sie sich quasi von oben betrachten. Das ist dann so etwas wie eine Externalisierung der eigenen Biografie, so würde ich es mal beschreiben. Und wenn sie sich dann also so von oben herab diese Ereignisse, vielleicht zum Beispiel eins, über das sie sich besonders geärgert haben, betrachten und dann aber dieses Ereignis, über das sie sich so geärgert haben, von allen Seiten analysieren und gucken, ob sie nicht da vielleicht auch draus gelernt haben und dann sozusagen diese Lektionen, die da vielleicht drinstecken, auch mit in ihre Gegenwart übertragen, dann würde sich der Ärger auflösen. Also so ungefähr läuft das ab. Ich habe mir so ein Demonstrationsvideo angeschaut. Ich muss sagen, ich fand es allein schon so vom Setting her und von der Art und Weise, wie die beiden agieren, gruselig. Ich fand das ganz unangenehm zu beobachten. Und ich habe halt auch da wieder die Befürchtung, dass Menschen sich an solche Leute wenden, wenn sie eigentlich besser mit ausgebildeten TherapeutInnen sprechen sollten. Ich stimme dir zu, dass die Timeline-Arbeit älter ist. Ich habe das ja so ein bisschen salopp gesagt, gut, dass du es nochmal gesagt hast, ist in den 70er Jahren entstanden, okay, und dann in den 80er Jahren von Ted James tatsächlich sehr beliebt gemacht worden. Und das Problem dabei ist, dass es sich hier vor allen Dingen um traumatische Ereignisse bei Menschen handelt. Da haben wir ja auch immer mal wieder drüber gesprochen, dass eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn sie denn wirklich vorliegt, sehr komplex ist und auch in der Behandlung nicht ganz unkritisch ist, das muss man gut können, um Menschen dann nicht im Zweifelsfall sozusagen in das Trauma zurückzuholen und dann nicht mehr zu wissen, was man machen soll. Ja, und das ist natürlich gerade bei so einer Timeline-Arbeit, wo man den Leuten ja im Grunde sie anweist, in der Zeit zurückgehen zu dem traumatischen Moment und sich, ja, den von allen Seiten nochmal anzugucken, eine relativ krasse Nummer, ehrlich gesagt. Könnt ihr gerade nicht sehen, aber ich nicke hier. Sehr laut. Ja. Deswegen ist das natürlich gefährlich. Und jetzt schließt sich nochmal so ein Kreis, wenn man jetzt also mitbekommt, dass in Reddit und in Foren jetzt dieser Timeline-Shift beliebt wird und natürlich auf TikTok Leute jetzt auch so durch den Park marschieren, wie man so diese TikTok-Videos kennt, oder auf Instagram ist es ja auch so, mit dem Handy am Handystick und sagen, hey Leute, gestern hat wieder ein Timeline-Shift stattgefunden und heute geht's mir viel besser, meine Energie ist mehr aufgeladen, dann entsteht natürlich auch so eine gewisse Gefahr, dass Menschen, die danach googeln, feststellen, oh, das gibt's sogar als therapeutischen Ansatz, prima, mache ich. Und nochmal, NLP hat keinerlei Effektivitätsnachweis bisher geliefert, bis heute nicht. Also es gibt es seit den 70er Jahren und konnte aber die Wirksamkeit wissenschaftlich untersucht einfach nicht nachweisen. Und wenn man jetzt sagt, da machen wir daraus, aus etwas, was keinerlei Wirksamkeit nachgewiesen hat, noch sogar ein therapeutisches Konzept und gehen an traumatische Situationen heran, dann schrillen natürlich bei PsychologInnen, die sich mit dem Thema auskennen, die Alarmglocken. Und bei mir auch mit meinem gefährlichen Halbwissen, was dieses Thema angeht. Also bitte da abraten. Das ist keine seriöse Methode. Das muss man ganz klar sagen. Und den Ausschnitt, den wir uns da angeguckt haben, Alexa, ich überlege gerade, ich glaube, den können wir teilen. Wir werden euch wieder viele der Schwurbelseiten nicht verlinken, weil ich einfach diese Links nicht bei mir drin haben will. Ja. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das selber sicherlich finden im Netz. Das ist ja nicht so schwierig mit den Begriffen. Aber das Video auf YouTube können wir vielleicht mal zeigen. Das ist für mich so eine Variation auch dieser zum Teil ja auch christlich geprägten Heiler. Ja, wenn du in so einem Gottesdienst bist, wo dann auf dich eingebetet wird, so heilend in Anführungsstrichen, und dann am Ende sagen die Leute plötzlich, oh, ich will jetzt nicht sagen, ich kann wieder sehen, aber ich kann mich wieder bewegen, mein Rücken tut nicht mehr weh. Das sind auch so gewisse gruppendynamische Effekte, die da auftreten, und auch so eine Frage der sozialen Erwünschtheit. Ja, in dem Video die junge Dame, die da nach oben gerufen wird, und dann hinterher sagt, nö, jetzt habe ich gar kein Problem mehr, ich bin gar nicht mehr ärgerlich über dieses Ereignis meiner Vergangenheit. Das mag in dem Moment sogar ihre emotionale, eine ehrliche emotionale Aussage sein von ihr. Die Frage ist aber, was ist denn morgen? Und gerade wenn es ein, also hier ist es ja a situation where you were angry, also wo sie ärgerlich war, da sind wir noch nicht wirklich bei einem Trauma. Aber die Frage ist ja, kommt dieser Ärger morgen, übermorgen wieder oder wird er sogar stärker? Weil wenn ich morgen dann nochmal drüber nachdenke, ich habe mir das nochmal ganz genau angeguckt von vor 3 Jahren, also ehrlich gesagt, so richtig weg ist es nicht, aber dann sitzt du halt nicht mehr in dem Saal der zahlenden Gäste mit dabei. Das wollte ich gerade sagen, also ich vermute ganz stark, dass das ein Workshop war, wo die Leute Geld bezahlt haben. Na klar. Dann saß sie da, also vorne, war keine Bühne, aber zumindest vorne vor, was man sehen konnte, also bestimmt 10, 15, 20 Leuten. Wahrscheinlich oder so. Sogar mehr, könnte ich mir vorstellen. Genau. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, hätte sie das jetzt in dem Augenblick nicht so empfunden, dass ihr Ärger verschwunden ist? Ja. Hätte sie das laut und deutlich vor allen Leuten gesagt und damit Ted James gesagt, nee, es hat überhaupt nicht funktioniert, gar nicht. Bin immer noch sauer. Also ist natürlich auch immer so eine Frage der sozialen Erwünschtheit, was man dann tatsächlich von einer Gruppe zugibt oder nicht. Ich glaube, so ein paar andere Punkte können wir zumindest noch mal ganz kurz ansprechen. Ich glaube, wir haben es am Anfang angedeutet, dass sich neuer Schwurbel auch manchmal an altem Schwurbel andockt. Du hast, glaube ich, Hinweise darauf gefunden, dass man auch in der Akasha-Chronik, wenn man da drin liest oder es erlernt oder jemanden beauftragt, für einen in der Akasha-Chronik zu lesen, ganz viel über Zeitlinien erfahren kann, denn da ist ja alles festgeschrieben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also das ist so ganz spannend. Da wird ja zum einen verkauft der Workshop, wie du deine Timelines selber shiften kannst, aber dann kann natürlich auch gleich nochmal mitgekauft werden, das Lesen in der Akasha-Chronik, damit man mal sieht, in welchen Timelines warst du denn überhaupt schon in deiner Lebensgeschichte. Das ist dann gleich der zweite Workshop, der dir mitverkauft wird. Also das ist ganz spannend und da sieht man wieder, der Schwurbel baut sich das dann alles genau so zusammen, wie er das haben möchte und kombiniert ist, wie es sein soll. Sag du es, es ist der esoterische Gemischtwarenladen, den wir auch hier wieder gefunden haben. Und jetzt kommen wir nochmal, wir haben schon jetzt mehrfach erwähnt, TikTok, Instagram, wir kommen jetzt so auch in eine Zeit rein, wo das so als so fast als Lifestyle Ding inzwischen propagiert wird. Also eine Seite habe ich gelesen, tatsächlich von einem deutschen Coach, groß in Anführungsstrichen gesetzt das Wort, der dann auch beschreibt, dass da, wenn man das kann, die Kopfschmerzen weggehen, weil man sich einfach in eine Timeline drüber shiftet, wo man keine Kopfschmerzen oder Migräne hat. Oder du musst nur die Frequenz anheben und dann auch oben und halten. Frequenz spüren, anheben und halten. Das sind die drei ganz einfachen Schritte. Hier bei uns habt ihr es für umsonst gehört, also macht das einfach. Ne? Frequenz erspüren, also die Frequenz reflektieren, die man hat, die Frequenz anheben, wohin auch immer, und dann aber oben halten. Man muss sich nur bewusst sein, wenn man dann das gemacht hat, also den Timeline-Shift, indem man die Frequenz angehoben hat, dann hat man eine andere Frequenz und Dinge, die man mit der alten Frequenz erinnert oder gemacht hat, die kann man nicht mit nach oben nehmen. Also die sind dann weg. Guter Hinweis. Das ist nochmal, genau, also, ja. Also Kopfschmerzen war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel war dann, wenn man das also schafft, sich in eine Timeline zu shiften, wo alle Menschen freundlicher sind, und dann plötzlich sind die Leute im Supermarkt auch freundlich, erstaunlicherweise. Mir begegnen die Menschen in der Regel immer positiv, weil ich dem positiv begegne, einen guten Tag sage und einen lustigen Spruch mache, und dann sind irgendwie alle gut gelaunt. Aber vielleicht shifte auch ich meine Timeline immer vor dem Gang in den Supermarkt. Man weiß es nicht. Also da sehen wir dann wirklich, wie das so zu einem Lifestyle-Ding umgebaut wird. Und wir kommen von einem, in der Pandemie haben wir die uns bekannte Welt verlassen und sind in irgendeiner Art Paralleluniversum, was völlig dystopisch ist, gelandet. Jetzt angekommen sind bei einem Lifestyle-Coaching-Markt, Esoterik-Schwurbel, der sagt, komm, wenn du es kannst, hast du keine Kopfschmerzen mehr. Übrigens auch ganz interessant, wenn Kopfschmerzen immer nicht weggehen, auch damit kann, man mal zum Arzt gehen. Bitte. Vielleicht hat das ja auch andere Ursachen, dass man immer Kopfschmerzen hat, und nicht anfangen, an seiner Energie rumzuheben. Kann man sich auch dran verheben. Ich habe mich an meiner Frequenz verhoben. Es ist die Frequenz, nicht die Energie. Entschuldigung, Energie war ein anderes Thema. Ja, genau. Das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Rat. Wir waren jetzt eine ganze Weile bei so individuellen Geschichten. Vielleicht noch mal ganz kurz zum kollektiven Timeline-Shift-Phänomen. Da wird auch ganz oft in dem Zusammenhang der Mandela-Effekt erwähnt. Den dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Kurz erklärt, Nelson Mandela, der Präsident Südafrikas, der lange Zeit im Gefängnis verbracht hat, ist 2013 verstorben. Und als er 2013 verstarb, waren ganz viele Leute entsetzt, weil sie sich felsenfest daran erinnert haben, dass doch Mandela in den 80er Jahren im Gefängnis verstorben sei. Und das ist also nicht nur ein Phänomen, was eine Person betraf, sondern eben sehr, sehr viele Menschen hatten genau dieses Gefühl. Das ist jetzt natürlich auch einerseits dramatisch, weil offenbar ganz viele Menschen nicht in Erinnerung hatten, dass Nelson Mandela Präsident geworden ist und Südafrika geführt hat viele Jahre lang, sondern eben auch ein Zeichen dafür, dass wir alle das Phänomen der verfälschten Erinnerung kennen. Und oftmals in diesen TikTok-Videos wird dann auch gesagt, ja, und Celebrity XY, da wurde jetzt neulich wieder berichtet, die sei gestorben, aber das habe ich schon dreimal gehört, ist die jetzt zum dritten Mal gestorben, das muss was mit verschiedenen Timelines zu tun haben. Ja. Also das ist ganz oft der Fall. Das spielt dann auch neben der verfälschten Erinnerung, also dem False Memory Phänomen, so ein bisschen auch hinein in die Urban Legends, also wenn es dann um Celebrity Death Hoaxes gibt, weil wir auch öfter mal Falschmeldungen lesen von Prominenten, die angeblich verstorben sind. Also das ist alles so ein ganz merkwürdiges Geflecht von Narrativen und Erinnerungsphänomenen. Und vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit auch nochmal darüber sprechen. Und im Grunde genommen ist das ja auch ähnlich wie diese Geschichte von der Frau, die ihr Elternhaus nicht mehr wiedererkannt hat nach Jahrzehnten. Schon ein Zeichen dafür, dass wir unsere Wahrnehmung und unsere Erinnerung auch ständig neu zusammensetzen. Also unsere Erinnerung ist ja keine Fotografie oder kein Buch oder was auch immer, wo wir eins zu eins ganz klar mit Fakten aufgeschrieben haben, detailliert, was passiert ist, sondern indem wir uns an etwas erinnern, glaube ich, verändern wird die Erinnerung auch. Das ist inzwischen gut untersucht. Das ist keine Festplatte, wo man immer die gleichen Nullen und Einsen abruft, sondern Erinnerungen verändern sich. Wenn ihr einen guten Freund, Freundin habt, mit der ihr zusammen Abi gemacht habt oder einen Schulabschluss generell gemacht habt und ihr trefft euch regelmäßig alle 10 Jahre bei so einem Schulabschlusstreffen, werdet ihr feststellen, dass die Geschichten, die man sich erzählt, die ja immer die gleichen Geschichten sind, immer ein bisschen fantastischer, ein bisschen bisschen legendärer werden, als sie ursprünglich gewesen sind. Und man glaubt dann auch, dass die so gewesen sind. Das ist so ein klassisches Beispiel. Andere schöne Beispiele übrigens für den Mandela-Effekt ist dann auch immer wieder diese vielen Filmzitate. Ja, ne? Also Luke, ich bin dein Vater aus Star Wars, sorry für alle, die ich gespoilert habe, ist eben nicht der Satz, der gesagt wird, sondern Darth Vader sagt, nein, ich bin dein Vater. Das ist der Satz, der im Film gesagt wird, aber die Leute erinnern alle, Luke, ich bin dein Vater und sagen dann, in meiner Zeitlinie, als ich den im Kino gesehen habe, hat er gesagt, Luke, ich bin dein Vater. Oder auch der Satz, spiel's nochmal, Sam, aus Casablanca, viel älterer Film. Auch dieser Satz wird nicht gesagt im Film, sondern es wird gesagt, spiel es, Sam. Ja. Und nicht spiel's nochmal, Sam. Aber in der Popkultur haben sich diese Veränderungen oder diese leichten Verfremdungen der Filmzitate festgesetzt und werden dann natürlich als Beweis für so ein Timeline-Shift angeführt. Gibt's ganz, ganz viele von, macht ganz, ganz gut Spaß, wenn man nach Mandela-Effekt dann mal anfängt zu suchen, was da so alles an falschen Sachen erinnert wird. Ja, und ganz zum Schluss vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, dass man unter anderem in diesen Reddits auch findet, dass dieser Timeline-Shift im Zusammenhang mit der Simulationshypothese genannt wird nach Nick Bostrom. Also wir die Hypothese, dass wir alle in einer Computersimulation leben und dass solche Gefühle, dass etwas nicht stimmt, dass etwas falsch war, auch Déjà-vu und solche Dinge, dass all diese Phänomene darauf hindeuten, dass da die Simulation nicht ganz funktioniert hat. Ein ähnliches Narrativ finden wir natürlich, das dürfen wir auch nicht vergessen zu erwähnen, in The Matrix, wenn dann die schwarze Katze zweimal hintereinander vorbeiläuft und dann das natürlich ein Zeichen dafür ist, dass gerade was mit der Matrix nicht stimmt. Ja, oder was verändert worden ist. Genau. In der Matrix. Ja. Ihr merkt, der Bogen ist ganz groß. Es ist ein kleines Pflänzlein, was da auf Reddit irgendwann angefangen hat zu wachsen. Und wenn man sich das dann ein bisschen ausführlicher anschaut, stellt man plötzlich fest, in welche Äste das hineinwuchert oder Wurzeln sich da herausbilden und was sich dann natürlich plötzlich alles andockt. Und ähnlich wie beim Slenderman können wir hier erleben, wie jetzt so die Popkultur oder eben auch die, ich weiß es nicht, die hippe Esoterik, wie man es auch immer nennen soll, sich das jetzt so eigen macht und neue Ideen hat, wie man dann aus diesen Konzepten Geld schlagen kann. Interessanterweise haben wir dann natürlich immer und immer mehr gelesen und irgendwann festgestellt, dass auch hier wieder die eine Internetseite quasi wortwörtlich von der anderen Internetseite abschreibt. Also die Effekte des Timeline-Shifts und wie man sie erreicht, die dann so aus der eigenen Biografie als so ist es mir gelungen, so mache ich es, das sind meine persönlichen Erfahrungen, die ich hier niederschreibe, findet man einfach von zwei komplett unterschiedlichen Menschen wortgleich im Netz. Vielleicht hat auch der Timeline geschiftet und die gleiche Person heißt jetzt anders und hat das Geschlecht gewechselt und wohnt in einer anderen Stadt, man weiß es nicht. Aber da sieht man halt schon, dass da bei dem einen oder anderen vielleicht eventuell auch die Idee ist, oh cool, damit kann ich vielleicht auch noch 3 Euro verdienen, dann schreibe ich das auch mal auf meine Homepage. Ist eine Unterstellung, weiß ich, deswegen verlinken wir auch keine Seiten und nennen keinen Namen, aber ist uns tatsächlich aufgefallen, da sagte dann meine Frau irgendwann, das habe ich doch alles schon mal genauso gelesen bei einer anderen Internetseite. Also insofern hoffen wir, dass wir euch da ein interessanten Einblick auf den Timeline-Shift gegeben haben. Und natürlich wissen wir, dass unsere HörerInnen das jetzt abhaken und sagen, das ist natürlich Quatsch. Aber es ist halt ein prima Thema für ein Balkongespräch, für ein Gartengespräch, ein Grillgespräch oder wo auch immer man sich mal trifft, um so ein bisschen lustige Geschichten sich zu erzählen. Da passt es gut hin. Da kann man rum philosophieren und Spaß dran haben. Genau, man kann rumphilosophieren. Das ist ein interessantes Gedankenexperiment. Man kann dann ja auch mal überlegen, was würde denn passieren, wenn ich die Fähigkeit hätte, sozusagen uns alle kollektiv als Menschheit in eine andere Timeline zu katapultieren. Was würde ich denn anders haben wollen? Und würde ich mir anmaßen, das sozusagen für alle Menschen entscheiden zu wollen? Also das ist ja ganz spannend, über sowas mal nachzudenken. Und dadurch, dass das in der Popkultur in so unterschiedlichen Facetten ja auch immer wieder kehrt und nicht nur in der Popkultur, sondern du hast es ja erwähnt, eigentlich auch in der Mythologie Und in der ja Literatur, in Märchen, Sagen und Erzählungen ist es natürlich auch so ähnlich ein Gedankenspiel, das uns schon sehr, sehr lange durch die Kulturgeschichte begleitet. Und wieder ein Zeichen dafür, dass die Dinge zwar sich technisch verändern und dass wir uns natürlich auch in gewisser Weise als Gesellschaft verändern, aber die Dinge, vor denen wir Angst haben, die wir uns wünschen, die Art und Weise, wie wir funktionieren als Menschheit, verändert sich vielleicht gar nicht so viel. Und deswegen verfangen diese Narrative auch so lange. Wir hoffen, dass ihr Spaß an diesem Thema hattet, an diesem, wie wir finden, so ganz klassischen Huxilla-Thema, was wir da mal wieder ausgegraben haben. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal den medizinischen Disclaimer setzen. Jetzt kommt die Auflösung der Story der Woche. Und egal, was da kommt, bitte, bitte keinen Glasstaub zu euch nehmen. Die Auflösung. Ich musste gerade husten und hatte so ein kratziges Gefühl im Hals und habe jetzt gerade hinterfragt, was ich heute alles zu mir genommen habe. Guck mich nicht an. Aber selbst wenn irgendwo Glaspulver drin gewesen wäre, wäre das gar nicht so schlimm. Denn wenn man jemandem das unterjubeln wollte, müsste man das Glas so fein pulverisieren, dass es also keine schädliche Wirkung entfalten würde. Alles andere würden wir merken. Insofern ist da schon mal Entwarnung. Normalerweise, wenn wir gröberes Glas zu uns nehmen, das heißt also wirklich Splitter irgendwo drin werden, dann würden wir das sehr, sehr schnell merken. Und es gibt sogar Leute, die sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt haben und sich dazu Gedanken gemacht haben. Und die sind eben auch tatsächlich zu dem Schluss gekommen, ja, wenn wir Glassplitter zu uns nehmen, dann besteht natürlich die Gefahr von Verletzungen und inneren Blutungen. Das ist ganz klar. Die wären aber nicht so existenziell, wie das also in irgendwelchen Krimis oder so, wenn Glas als Gift, also quasi wie ein Gift oder als Waffe, die dann eingenommen wird, postuliert wird. Dieser Effekt wäre eben nicht da. Und vor allen Dingen, also die Menge, die wir dann zu uns nehmen müssten, wir würden es halt merken. Also wenn das in irgendeiner Weise etwas Gefährliches wäre, dann würden wir sofort merken, dass da was nicht stimmt. Oder eben das Glas ist so fein zu Pulver zermahlen, dass es harmlos ist. Insofern Entwarnung. Trotzdem vielleicht gar nicht. Nee, müsst ihr jetzt. Haben andere Leute gemacht, ist alles Paletti, funktioniert nicht. Mehr muss man darüber eigentlich nicht wissen. Damit sind wir am Ende der ersten Episode im Jahr 2026. Im Mai dann der 16. Geburtstag von Huxilla, ein Podcast, der seit 16 Jahren existiert und produziert. Das ist immer noch für uns selber auch erstaunlich. Vielen Dank an alle diejenigen, die uns unterstützen, seit den letzten Jahren ja auch ganz, ganz regelmäßig. Es dürfen immer noch gerne ein paar mehr werden. Also wenn ihr vielleicht sagt, 2026 soll ein gutes Jahr werden und das gefällt mir, 1, 2, 3, 4, 5 Euro im Monat, was bei euch geht, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Das hilft ungemein. Wir sind immer noch nicht bei den 6%, die wir uns so gewünscht haben vor 3 Jahren. Insofern dürfen es gerne immer ein bisschen mehr sein und werden. Aber wir wollen uns auch nicht schlimm beschweren, denn es läuft halbwegs gut. Und wir versuchen natürlich durch Vorträge und andere Dinge sozusagen das dann anzufüttern, was fehlt. Und jetzt gerade war Dezember, Januar, das ist so der Jahreswechsel, wo viele dann sozusagen für das Jahr uns was überweisen, entweder rückwirkend oder sagen, das ist mein Jahresunterstützungsbeitrag. Das ist dann schon immer ganz, ganz toll. Und die Tatsache, dass ihr uns dabei unterstützt, dass wir ohne eine Redaktion, ohne irgendwelche Leute, die uns Vorschriften machen, schalten und walten können, wie wir das für richtig halten, ist von so unschätzbarem Wert. Ganz, ganz, ganz, ganz, ganz vielen Dank dafür an euch. Und ich kann nur sagen, erstaunlicherweise ist gerade in den letzten Monaten die Themenliste wieder derartig angewachsen. Da stehen total abgefahrene Sachen drauf. Viele auch, auf die ich gar nicht so